Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg um 16 Uhr. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ihr hört die freien Radios in Berlin und Brandenburg, den FRBB, heute am Mittwoch live aus dem Studio Ansage in der Kreuziger Straße in Berlin-Friedrichshain, die Sendung Radioaktiv. Wir haben heute zweierlei für euch vorbereitet. Zum einen haben wir einen Mitschnitt unter dem Titel Ein Leben hinter Gittern. Das war ein Vortrag eines Gefangenen, der über 30 Jahre in Haft gesessen hat auf den Anti-Knast-Tagen, der sehr offen und sehr schonungslos mit seinen Motivationen und auch der Realität, in der er viele Jahrzehnte seines Lebens verbringen musste, umgeht. Das hört ihr heute als Schwerpunkt. Darüber hinaus haben wir einen schon etwas älteren Kommentar von Mumia Abu-Jamal zum sogenannten Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump. Er schätzt es als jetzt schon gescheitert ein, denkt aber, dass es erst offiziell im Januar 2020 eingestellt wird. Und dann noch einige Infos zu Aktivitäten hier in Berlin. Das Ganze kombiniert mit etwas Radau-Musik. Los geht's! Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich moderiere hier gleich den Vortrag oder die Erzählung von Lutz. Kurz zu mir. Ich kenne Lutz ungefähr seit 2012, haben wir überlegt. Und zwar habe ich mit Teilen von Lutz seiner Besucherinnengruppe in Kassel zusammengewohnt und habe Lutz die ersten Male, die er überhaupt wieder, nach wie vielen Jahren? Nach 33 Jahren. Nach 33 Jahren ein bisschen Freiheitsluft schnuppern durfte, in Begleitung von zwei Justizvollzugsbeamten, glaube ich, war das jeweils. Und so haben Lutz und ich uns kennengelernt und haben später auch kurz zusammen in einem Wohnprojekt in Kassel gewohnt, bis dann erst Lutz und dann ich nach Berlin verduftet sind. Die Idee zu dem Vortrag hier heute ist so ein bisschen daraus entstanden, dass spätestens seit den G20-Protesten und den Festnahmen rund um diese, dieses Thema Knast oder im Knast zu landen, immer präsenter wird. Bei vielen war es vielleicht auch schon vorher, aber für mich war es in der Zeit, ist es jetzt in der letzten Zeit sehr viel präsenter geworden. Und das waren so auch so die Festnahmen in den letzten 2 Jahren, die hier in Berlin rund um die Aktivistinnen passiert sind, haben bei mir immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, wie das mit Lutz damals war, wie Lutz quasi diese BesucherInnengruppe hatte und was diese BesucherInnengruppe für ihn bedeutet hat und was das für eine Arbeit und für eine wichtige Arbeit war, sich solidarisch mit Gefangenen zu zeigen. Und daraufhin habe ich Lutz vor einigen Monaten angeschrieben und gesagt, hey Lutz, pass auf, das Thema ist wie immer super aktuell, hast du nicht Lust, was dazu zu erzählen? Und Lutz hatte dann die Idee, hier bei den Anti-Knast-Tagen das quasi einzubetten. So viel zu der Idee. Ich werde gar nicht viel reden. Ich bin so ein bisschen, also meine Aufgabe wird es so ein bisschen sein, Lutz gleich durch seine Geschichte zu leiten, weil Lutz natürlich eine unheimlich spannende und vielschichtige Geschichte hat und wir so ein bisschen gucken müssen, dass wir hier den Rahmen nicht sprengen. Lutz und ich haben uns im Vorhinein ein bisschen getroffen und deswegen habe ich hier so einen schlauen Zettel mit so Leitfragen, an die ich mich eventuell halte, je nachdem, wie das hier gleich läuft, aber es ist so ein bisschen, dass ihr euch nicht wundert, dass ich hier mit so einem Zettel sitze. Wir schauen einfach, was gleich passiert. Ja, Lutz. Wie gesagt, mein Name ist Lutz. Ich bin 61 Jahre mittlerweile und habe von den 61 Jahren 38 Jahre im Knast gesessen, wegen Eigentumsdelikten. Zum Schluss 33 Jahre so gut wie am Stück, unterbrochen nur durch 2 Fluchten. Ich fange mal ein bisschen früher an. Also meine erste Verhaftung hat stattgefunden 2 Tage, 3 Tage nach meinem 15. Lebensjahr. Es ging damals um einen Raubüberfall, bei dem auch jemand verletzt worden ist. Zu der Zeit ging es mir einfach nur um Kohle. Ich habe weder politisches Bewusstsein in dem Alter gehabt, noch sonst irgendwas, sondern eine Lebensvorstellung, die sowas von schräg ist. Dass ich quasi irgendwie da drin kumuliert ist, ich will einfach mir in meinem Leben nehmen, was ich will. Ich will niemals arbeiten gehen, ich will mir einfach nehmen, was ich haben will. Naja, zu der Zeit gab es dann noch die sogenannten Jugendstrafen von unbestimmter Dauer. Ich bin verurteilt worden zu 2 bis 4 Jahren. Ob du jetzt 2 Jahre absitzt oder ob du 4 Jahre absitzt, richtet sich danach, wie opportun du dich in diesem Gefängnissystem bewegst. Und viele von euch können sich vielleicht vorstellen, dass ich nach 2 Jahren ganz bestimmt nicht rausgekommen bin. Im Gegenteil, ich habe mir dann nach einer Flucht aus dem Jugendgefängnis nochmal 2 Jahre dazu gefangen und habe dann quasi etwas über 6 Jahre Jugendstrafe abgesessen, von 1973, 74 bis 1980. Im Jugendknast war ich eigentlich immer sehr renitent und rebellisch gewesen, was auch zu Sachen geführt hat, unter anderem, dass ich nach der 3. verkloppten Zelle in der forensischen Psychiatrie erstmal gelandet bin, weil die einfach wissen wollten, ob ich einen an der Waffel habe oder nicht. Naja, was ich da erlebt habe, die Psychiatrie oder die forensische Psychiatrie der 70er Jahre war noch ein bisschen anders als heute. Unter anderem sind Medikamente zur Disziplinierung eingesetzt worden und solche Geschichten. Jedenfalls war es dann mein Bestreben, mich in dieser Institution, mich möglichst schnell und wieder normal zu benehmen, in Anführungszeichen, dass die mich nach 4 Wochen wieder zurück in den Knast geschickt haben. Ich habe dann, wie gesagt, im Knast permanent Arbeitsverweigerungen gehabt. Ich habe wochenlang im Bunker gesessen. Bin dann 1980 entlassen worden und dann hat es, wie gesagt, nach diesen 6 Jahren hat es genau sage und schreibe 3 Monate gedauert, bis der nächste Raubüberfall lief. Für den bin ich dann zu 7 Jahren verurteilt worden. Wir hatten damals so eine ganz abstruse Idee gehabt. Irgendeiner hat uns erzählt, ein Schweizer Juwelier hätte eine Ausstellung in so einem Hotel und man könnte die Klunkern da abgreifen. Auf das Ding sind wir dann da drauf gehüpft, ist natürlich fürchterlich schief gegangen, die ganze Geschichte war Spinnerei. Ist belohnt worden mit 7 Jahren. Dann ist mir 1985 der erste Ausbruch aus dem Gefängnis gelungen. Nach einem missglückten Banküberfall. Also ich war nicht sehr lange draußen, ich war gerade mal 3 Monate draußen. Und nach einem missglückten Banküberfall in Frankfurt, bei dem ich dann auch angefangen habe, auf die anrückende Polizei zu schießen. Es ist niemand verletzt worden, das will ich aber jetzt nicht als Relativierung oder so reinbringen, sondern einfach nur erklären, dass es hier in diesem Land eigentlich mit zu den Todsünden gehört, die Waffe auf Bullen zu richten und abzudrücken. Naja, das Ganze ist dann wiederum entlohnt worden mit 12 Jahren, an die dann auch gleich die Sicherungsverwahrung mit drangehängt wurde. Da waren wir dann schon bei 19 Jahren plus Sicherungsverwahrung. Ein Jahr später, 2 Jahre später, ist mir nochmal ein Ausbruch gelungen aus Wutzbach. Ich meine, ich war kein sehr intelligenter Krimineller. Überfall, Frankfurter Bank, 10 Jahre nochmal dazu. 29 Jahre plus Sicherungsverwahrung, ja. Und dann bist du dann an einem Punkt von 30 Jahren, an dem eigentlich dein Leben aus juristischer Hinsicht zu Ende ist. Also ich habe mich dem niemals irgendwie so jetzt depressiv gebeugt oder sonst irgendwas. Ich habe immer im Kopf gehabt, ich will wieder flüchten. Das war also irgendwie so das, was mich auch immer aufrechterhalten hat. Man kann sich, wie gesagt, man kann Wege aus dem Gefängnis finden, man muss sie suchen. Ich habe dann in der Folge einige missglückte Fluchtversuche aufs Parkett gelegt, die zur Folge gehabt haben, dass ich auch wiederum sehr lange Zeit in Absonderung, in Isolation war. Habe dann das Glück gehabt, dass ich Ende der 80er Jahre Leute aus dem Anti-Him-Spektrum kennengelernt habe und auch ein ehemaliges Mitglied des Frankfurter Gefangenenrats, die sehr großen Respekt von mir hatten und die auch einen ziemlichen Einfluss hatten, weil in der Zeit Beziehungen entstanden sind. Ich meine, es hat nicht dazu geführt, dass ich dann irgendwie so, dass mein Freiheitswille gebrochen war. Ich wollte immer noch raus und habe fast, ja, eigentlich fast jedes Jahr irgendein Ding aufs Parkett gelegt, was mich über die Mauer bringen sollte. Hat nicht geklappt. Und dann hat man angefangen, mich in den Knästen hin und her zu schieben. Ich bin in Kassel gelandet und habe in Kassel eine Meuterei angezettelt, bei der ich dann einen anderen sehr solidarisch und politisch orientierten Gefangenen kennengelernt habe. Wir sind dann sofort natürlich in andere Knäste verlegt worden. Er ist 2 Jahre später entlassen worden. Wir waren die ganze Zeit in Kontakt geblieben. Und natürlich der Versuch, mich zu besuchen in der Konstellation, ist vom Justizapparat natürlich vollkommen blockiert worden. Also er hat sofort umfassendes Besuchsverbot gekriegt, Schreibverbot. Und hat dann irgendwie in seinem Frust abends in einer Kasseler Kneipe davon erzählt, dass er mich besuchen wollte, man ihn nicht reinlässt, so ein bisschen Background von mir erzählt. Und dann haben sich Leute, die aus einem politischen Verständnis raus sehr solidarisch waren, beschlossen, naja, wenn du nicht rein kannst, dann kommen wir dich oder dann kommen wir den besuchen. So, das war der Anfang eigentlich einer Besuchs- und Soli-Gruppe. Zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur ein sehr rudimentäres Verständnis von Gesellschaft, von Politik, von sonst irgendwas gehabt. Ich habe RAF-Gefangene bewundert, ich habe Leute bewundert, wie gesagt, die auf Bullen schießen, die allen möglichen Scheiß machen. Und meine Haltung dazu war eigentlich nichts weiter als eine rein kriminelle, hedonistische. Ich wollte einfach Kohle für ein schönes Leben haben. Ich wollte keine Projekte finanzieren, sondern ich habe einfach gesagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ich will niemals arbeiten. Ich nehme mir, was ich habe. So, diese Haltung hat sich dann im Laufe der Jahre sehr radikal verändert. Gerade auch im Kontakt dann mit weiteren Gefangenen, die wegen politischer Delikte gesessen haben, in Schwalmstadt und auch in anderen Knästen und vor allen Dingen auch die Kontakte mit der Besuchergruppe. Also die Auseinandersetzungen, die da gelaufen sind, konnte ich eigentlich nur zulassen, weil inzwischen Beziehungen entstanden sind. Wenn mir die Leute nicht wichtig gewesen wäre, hätte ich diese Beziehungen sofort entwertet, nach dem Motto, was wollen die denn von mir oder so. Das war nicht der Fall. Ich habe, wie gesagt, dann irgendwann nicht mehr aufgehört zu denken, aber auch meine Fluchtversuche nicht weiter aufgegeben. Das war mir, wie gesagt, der Freiheitswille, der hat mich am Leben erhalten. Dann gab es 1974 eine Situation, in der zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit in Deutschland innerhalb eines Gefängnisses auch flüchtende Gefangene, die natürlich aus einem italienischen solidarischen Genossen und mir bestanden haben, also innerhalb des Gefängnisses geschossen worden ist. Uns ist nichts passiert. Das Ganze hat stattgefunden damals unter der, damals war Justizminister Rupert von Plotnitz, einer von den Grünen Justizminister, war den ganzen furchtbar peinlich. Man hat erst versucht, die ganze Sache also so zu verharmlosen, dass ja eigentlich nur Warnschüsse gefallen wären. Also mein Kollege, der vor mir über die Dächer gelaufen ist, ich sage auch Leute, die Einschläge waren nicht in Beinhöhe, sondern sie waren in Kopfhöhe. Die Soli-Gruppe hat dann angefangen, das Thema aufzugreifen und richtig drin rumzurühren. Daraufhin hat man beschlossen, mich aufs sogenannte Karussell zu setzen. Das Karussell besteht darin, dass ein Gefangener, der als gefährlich erachtet wird, egal aus welchen Gründen jetzt, egal ob er Beamte angreift, ob er permanent Fluchtversuche macht oder sich sonst irgendwie schwerstens rebellisch verhält, dass er spätestens nach Ablauf von einem Jahr in ein anderes Bundesland verlegt wird, in einen anderen Knast, sehr oft unter Hochsicherheitsbedingungen. Ich habe einige Jahre in Isolation dann auch verbracht. Und ihr müsst euch die Situation so vorstellen, dass morgens eine Tür, es geht die Tür auf und da steht eine Horde Bullen und du kannst dir also noch nicht mal irgendwas in die Tasche stecken, eine Zigarette, sonst irgendwie was. Du wirst nach vorne gebracht, da stehen die Kapuzenmänner, dann wirst du in den Wagen gesetzt und kannst dich dann irgendwie so vielleicht nach 2-3 Stunden irgendwo mal in dem Knast, wo du gelandet bist, erkundigen, wo bin ich denn jetzt eigentlich, ne? Das ist also in dieser Form sind teilweise diese Verlegungen und Verschleppungen gelaufen. Eigentlich es gibt sehr wenige Bundesländer, in denen ich nicht gewesen bin. Die schlimmsten für mich waren eigentlich ja, Sachsen und Bayern gewesen. Für die Besuchergruppe hieß es, also für eine Stunde Besuch quer durch Deutschland zu fahren. Die sind, wie gesagt, teilweise nachts um 3 irgendwie in Kassel in den Zug gestiegen, waren dann irgendwann mittags unten an der tschechischen Grenze und dann konnten wir irgendwie eine Stunde Besuch machen unter Bullenbewachung, wo teilweise dann auch Tonaufnahmen gemacht worden sind oder Protokolle geschrieben sind. Das ganze Spiel ist dann gelaufen, also von Anfang 2095 bis nach 2001. Es gab dann zwischen mir und der Besuchergruppe unheimlich fetzige Diskussionen um meinen Ansatz, ich bestimme aus meiner Situation raus, was ich mache und wie ich es mache. Und das habe ich im Laufe der Diskussion dann als fürchterlichen Fehler begriffen. Also ich habe vollkommen vernachlässigt, dass die Leute, was das für die Leute bedeutet, die mich über Jahre solidarisch begleitet haben und mir eigentlich jede mögliche Hilfestellung, und wenn ich sage jede mögliche Hilfestellung, dann meine ich damit auch jede mögliche Hilfestellung, gegeben haben, das zu vernachlässigen, was das für die bedeutet, immer wieder zuzugucken, wie ich mir da jedes Jahr einmal an der Mauer den Kopf einrenne, oder wie gesagt, ich hatte Abstürze aus 3,50 Meter Höhe von der Mauer und kann froh sein, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Jo, Anfang der 2000er dann war so viel Einsicht in mir, dass ich dann auch selbst gesagt habe, wir versuchen es jetzt auf dem legalen Weg rauszukommen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren 2/3 meiner 29 Jahre Strafe eigentlich verbüßt. Es hing die Sicherungsverwahrung dran. Rein theoretisch hätte die Möglichkeit bestanden, zu diesem Zeitpunkt zumindest, was weiß ich, dass der Vollzug geöffnet wird, dass die Sicherheitsmaßnahmen zurückgeschraubt werden. War nicht der Fall gewesen. Man hat mich über weitere Jahre immer noch weiter so als gefährlichen Gefangenen gehandelt und auch dementsprechend behandelt. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass die Leute der Besuchergruppe immer wieder das nicht akzeptiert haben, was der Justizapparat mit mir macht, sondern auf angefangen von Knastebene bis rauf in die Justizministerien immer wieder drin rumzuwühlen. Was macht ihr das, warum passiert dies oder das nicht, was die fürchterlich genervt hat. Das ist zum Beispiel auch ein Ansatz, wie gesagt, was solidarische Gruppen als Instrument benutzen können. Also es gibt für die Knastbürokratie nichts Schlimmeres als ein bürokratischer Vorgang, der sich über diese ganze Hierarchie von oben nach unten zieht. Und da immer wieder irgendwie so einzufordern, warum passiert hier nichts, warum passiert das nicht. Ich habe mir teilweise ärztliche Untersuchungen, ihr kennt das auch, über Jahre gerichtlich durchsetzen müssen, bis ich die überhaupt erstmal bekommen habe. Naja, dann war es so weit gewesen, dass das Gericht gesagt hat, wir geben jetzt ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag. Das war 2007 gewesen. Das Gutachten hat mich als so gefährlich bezeichnet, dass es in dem Tenor geendet ist, am besten nie wieder rauslassen. Naja, das war die Situation 2007. Jetzt hat dieser liebe Gutachter in seinem Bemühen, mich als so gefährlich herzustellen, auch einige körperliche Geschichten irgendwie so als Simulation, um in taktisch bessere Positionen im Knast zu kommen, um eventuell wieder fliehen zu können, mich den Arbeitsforderungen, denen ich mich eigentlich fast immer entzogen habe, mich denen zu entziehen. Mir musste 2004 ist festgestellt worden, dass ich eine überlange Elle habe, die mein Handgelenk langsam anfängt zu zerdrücken. Und dieser liebe Gutachter hat dann sogar dieses Ding, wie gesagt, als eine nahezu perfekte Simulation bezeichnet. In der anschließenden gerichtlichen Anhörung war das Argument meines Anwalts, der Sachverständige möchte doch bitte mal dieses Kunststück erklären, wie man in einem MRT oder in einem Röntgenbild einen überlangen Knochen simuliert. Das war so der Punkt, wo das Gericht dann gesagt hat, wir legen dieses Gutachten auf die Seite, wir unterziehen es keinerlei Wertung, wir geben ein neues Gutachten in Auftrag. Und zwar so in der Form, dass der neue Gutachter das alte Gutachten nicht zu lesen kriegt. Es ist nämlich oft so, dass Gefangene über Jahre auf abgeschriebenen Gutachten sitzen. Also viele Gutachter machen sich sehr wenig Arbeit mit ihrem Kram, sondern schreiben einfach das ab, was in dem Vorgutachten steht. Hat sich anscheinend auch nichts geändert. Hinzu kommt, dass aus dem Gutachterwesen mittlerweile schon fast eine komplette kleine Industrie entstanden ist. Also man findet immer wieder dieselben Namen von justizgefälligen Gutachtern, die Gutachten formulieren, aufgrund dessen Gefangene über Jahre hinaus unnötig weiter im Knast bleiben, obwohl sie überhaupt keine Gefahr mehr darstellen. Es ist ein gutes Geschäft für Gutachter. Gutachten erstatten können nicht nur irgendwie so hohe Professoren oder sonst irgendwelche, sondern Gutachten erstatten können Psychologen, Kriminologen, sogar Soziologen. Und jemand, der diese Industrie bedient, kann sich sicher sein, dass er sehr gute Folgeaufträge kriegt. Mittlerweile ist das System auch so, also hat sich so weit perfektioniert, dass jeder Knastpsychologe eine sehr konkrete Vorstellung hat, was für ein Ergebnis dabei rauskommt, wenn ich den oder die Gefangene dem oder dem Gutachter vorstelle. Also da existieren ganz genaue Vorstellungen drüber und die gewünschten Ergebnisse werden zu oft oder einfach sehr oft geliefert. Ich habe das Glück gehabt, einen Gutachter zu erlangen oder einen Gutachter zu bekommen, der irgendwie seinen Job aus einer anderen Perspektive betrachtet hat. Und diesen Leihgraf-Gutachten von damals nie wieder rauslassen, eigentlich ein Gutachten entgegengesetzt hat, was vollkommen diametral ist und in der Kernaussage gemündet hat, es ist eigentlich noch ein Skandal, dass ich im Knast sitze. So. Dann hat das Gericht angefangen, vom Knast in Beschlüssen zu verlangen, dass ich, wir reden dann mittlerweile über so eine 30-Jahres-Grenze, dass die endlich anfangen, mich nach draußen zu führen. Das Gefängnis hat darauf teilweise überhaupt nicht reagiert, teilweise regelrecht renitent. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, als der Gesetzgeber damals diese Gesetze geschaffen hat, war für die der Gedanke, dass sich eine Justizbehörde einem Richterspruch oder einer anderen Justizbehörde wirklich renitent widersetzen könnte, so absurd, dass kein Mittel zur Rechtsdurchsetzung geschaffen worden ist. Das heißt also, ein Gericht kann einen Beschluss machen, in dem drinne steht, ihr habt sofort anzufangen, den Gefangenen nach außen zu führen. Und der Knast sagt, nee, machen wir nicht. Und daraus folgen keinerlei Konsequenzen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Beschlüsse, die dann sagen, dem Gefangenen bleibt allenfalls irgendwann einen materiellen Anspruch, also eine Entschädigung dafür zu fordern, wenn willkürlich und vorsätzlich Resozialisierungsmaßnahmen, wie es so schön in Anführungszeichen heißt, verweigert werden. Das Ganze ist bei mir dann so extrem geworden, dass Anfang 2013 das Oberlandesgericht Frankfurt auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, das steht jetzt in keinem Verhältnis mehr und diese Renitenz der Justizbehörden beantworten wir so, es gibt so eine Rechtsfigur, die nennt sich Nullermessen, dass sie dem Gefängnis quasi sämtliche Entscheidungskompetenzen über mich entzogen haben und gesagt haben, jetzt bestimmen wir die Bedingungen und haben zum Beispiel sofort einen dreimonatigen Dauerurlaub angeordnet. Also das ist, und das war dann, also ich hatte vorher zweimal oder dreimal gefesselte Ausführungen mit Bullen, teilweise in Handschellen, wo noch nicht mal Schnitzel schneiden konnte. Also vollkommen absurd. Und dann habe ich dann also tatsächlich nach so einem Zeitraum schlagartig 3 Monate da draußen gestanden. Und die Soli-Gruppe hat mich also wirklich wunderbar aufgefangen, auch so in dieser psychischen Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das für jemanden heißt, nach so einem Zeitraum da draußen auf einmal zu stehen. Es sind 33, ich meine, im Knast ist man nicht weg von der Welt. Man kriegt einiges mit. Oder man kann auch vieles mitkriegen, aber zum Beispiel die technische Entwicklung. Also ich kenne noch Kassettenrekorder, wo man, was weiß ich, so eine Plastikkassette einlegt und einen Knopf drückt. Und beim Rausgehen sitzen die Leute da. Ich dachte zu Anfang immer irgendwie so, sie hätten irgendwelche Schäden, weil die alle mit sich selber sprechen. Ich habe das nicht gerafft, dass die, wie gesagt, mit Handys und Knopf im Ohr da rumlaufen und Gespräche führen. Das sind solche Sachen, die damit dranhängen. Aber wie gesagt, wichtig war für mich immer, dass ich meine krude Sichtweise auf mein Leben und das, was dahinter stand, dieses Denken, was dahinter stand, einfach, wie gesagt, nur auf sich selbst orientiert zu sein, irgendwie so diese ganze Scheißkohle zum Fetisch zu machen, die das ganze Leben bestimmt, dass sich das im Laufe der Jahre wirklich so aufgelöst hat, dass davon heute nichts mehr zu finden ist. Ja. Und wie gesagt, so diese Begleitung in meinen ganzen Knastkämpfen, ich meine, ich habe immer versucht, im Knast Widerstand zu organisieren. Ich habe den Knast von innen gehasst. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich Bomben zur Verfügung gehabt hätte. Aber das wäre nicht gut geendet. Und das ist natürlich irgendwie so, in diesen Kämpfen unterstützt zu werden, das ist eine Erfahrung, die einen unheimlich stark machen kann. Und die einen auch ermöglichen kann, so eine Zeit einigermaßen psychisch gesund zu überleben. Ein weiteres Moment war immer seit Beginn eigentlich der Gruppe beteiligt zu sein von dem, was draußen läuft. Also ich habe 89 zum Beispiel den Mauerfall, ich habe in Kassel in Einzelhaft in Absonderung gesessen, hatte so ein Knastradio mit einem Kippknopf, das eine war WDR 1, das andere war WDR 3. Ich war der Meinung, es ist ein Hörspiel. Also ich habe das erstmal überhaupt nicht realisiert, dass da jetzt irgendwie so ein ganzes System zusammenbricht. Irgendwie so dann die ganzen politischen Prozesse der 90er Jahre und da immer wieder gefordert zu sein, irgendwie so an Diskussionen teilzunehmen. Hey Mensch, wie siehst du denn das oder das von drinne? Oder was denkst du darüber oder wie nimmst du das wahr? Das war so unheimlich überlebenswichtig für mich. Ja, dass ich es immer wieder nur betonen kann, lasst Gefangene nicht alleine. Ne? Und wenn ich mir meine Geschichte, wie gesagt, so jetzt in dieser ganzen teilweise auch Brutalität betrachte, ich glaube, egal an welchem Punkt ihr einzelnen Gefangenen man vielleicht manches Mal begegnet, ich bin immer noch so weit optimistisch, dass so gut wie fast jeder das Potenzial zur Entwicklung hat. Es müssen nur die richtigen Impulse gesetzt werden. Das ist das eigentlich, was ich auf solchen Veranstaltungen vermitteln möchte. Wie gesagt, wenn ihr mir in den 70er Jahren begegnet wärt oder in den 80er Jahren, ihr hättet mir nicht begegnen wollen. Das ist, das erstmal soweit zu meiner Biografie. Ich bin dann 2000, ja, das war, ja, wir können ja irgendwie so noch das Abschlusshäufchen draufsetzen. Dann hat Anfang 2013 das Gericht beschlossen, ich soll im März 2013 entlassen werden. Daraufhin sind Knastbehörden und Staatsanwaltschaft in die Beschwerde gegangen mit diesem perfiden Argument, man kann keinen Menschen nach 33 Jahren nonstophaft vor die Tür setzen. Ja, schön, klar, natürlich, aber wie gesagt, das ist mir fast über ein halbes Jahrzehnt willkürlich und vorsätzlich verweigert haben. Naja, davon war dann halt nicht die Rede. Problem war, das Oberlandesgericht hat sich dem Argument angeschlossen, hat aber auch gleichzeitig festgestellt, das Argument stimmt, aber ihr habt es verbockt. Und zwar in schon fast krimineller Weise und ist dann mit einer lächerlichen Entschädigung von 2.500 Euro rübergekommen, ne, für jahrelang rechtswidrig verweigerte Maßnahmen. Jo, nur was ich halt auch wirklich sagen kann, ohne die Anstrengungen und ohne die Solidarität der Leute, die mich in der ganzen Zeit unterstützt haben, würde ich heute noch sitzen, ja. Ja, soweit erstmal dazu. Wie gesagt, Dezember 2013 bin ich dann entlassen worden. Habe erst in Kassel gewohnt. War eine Zeit lang ganz nett, aber irgendwie so politisch trocken. Und mich hat es irgendwie so schon nach den ersten Besuchen in Berlin, wo dann auch einzelne der Gruppe übergesiedelt waren, hat es mich eigentlich nach Berlin gezogen, weil ich dachte, hier ist der Nabel der politischen Welt. Mittlerweile bin ich da auch so ein bisschen desillusioniert. Das ist, die 5 Jahre, also ich bin mit ausgesetzter Sicherungsverwahrung, also die haben mich die 29 Jahre absitzen lassen, haben mich noch 3,5 Jahre in Sicherungsverwahrung gehalten, wobei ich noch mit zu den privilegierten Gefangenen gehört habe, die so diesen absoluten Schutz der 10-Jahres-Grenze genossen haben. Die Sicherungsverwahrung in Deutschland war bis 1998 so gestaltet, dass bei Erstverhängung der Sicherungsverwahrung nicht länger als 10 Jahre vollzogen werden durfte. Also nach Strafende durfte man dich noch 10 Jahre maximal im Gefängnis behalten. Nur auf eine Gefährlichkeitsprognose oder auf eine Gefährlichkeitsaussage hin. Das Ganze ist dann 1998 nach 2 spektakulären Kriminalfällen hier in Deutschland und der entsprechenden Medienmusik dazu geändert worden. Die Sicherungsverwahrung ist heute von unbestimmter Dauer. Also sie kann potenziell lebenslang vollzogen werden. Deutschland hat versucht, die ganze Sache auch rückwirkend zu machen, also durchzusetzen, dass auch die sogenannten Altfälle potenziell lebenslang sitzen können, die die Sicherungsverwahrung haben. Dem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann den Riegel vorgeschoben. Deutschland hat es versucht mit einem rhetorischen Trick. Es gibt im Recht dieses sogenannte Rückwirkungsverbot. Das heißt also, wenn heute ein Gesetz geschaffen wird, kann das nicht eine Wirkung auf gestern oder auf vorgestern haben, sondern erst ab dem Zeitpunkt, an dem das Gesetz existiert. Naja, und unsere lieben Rechtsvertreter sind halt hingegangen und haben gesagt, naja, die Sicherungsverwahrung, das gilt aber nur für Strafen. Und ja, die Sicherungsverwahrung keine Strafe ist, sondern eine Maßnahme, nennt sich im Katalog auch Maßnahme zur Besserung und Sicherung, gilt dieses Rückwirkungsverbot nicht. Also dieses abstruse Ding hat der Europäische Gerichtshof dann gekippt. Und von daher hätte ich eigentlich die Gewissheit gehabt, dass ich ja spätestens dann nach 39 Jahren rausgekommen wäre. Jo. Ja, das ist erstmal das, was ich so dazu sage. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Step 1. Impeachment. Members of the U.S. House of Representatives. Die Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben für US-Präsident Donald Trump ein interessantes Weihnachtsgeschenk geplant: seine Amtsenthebung. Aber auch Trump war nicht untätig und hat schon ein Gegengeschenk für seine politischen Widersacher in petto: den Freispruch von diesem Impeachment im US-Senat. So sehe ich es zumindest, denn es zeichnet sich keine realistische Chance ab, dass eine Zweidrittelmehrheit der US-Senatorinnen und Senatoren dafür stimmen wird, Trump wegen des sogenannten Ukraine-Skandals aus dem Amt zu entfernen. Absolut keine Chance. Denn es sind bekanntlich die Republikaner, die im Senat über die Stimmenmehrheit verfügen. Der große italienische Staatsphilosoph der Neuzeit, Niccolò Machiavelli, er lebte von 1469 bis 1527, setzte sich im 17. Kapitel seines um 1513 verfassten klassischen Werkes Der Fürst mit dem Verhältnis eines Herrschers zu Grausamkeit und Milde seiner Regentschaft auseinander. Darin schrieb Machiavelli sinngemäß, dass es für ein Staatsoberhaupt besser sei, vom Volk gefürchtet, als geliebt zu werden. Was nun Trump, dem sogenannten Fürsten der Gegenwart, betrifft, so hat er die Oberhand in seiner republikanischen Partei und nur wenige Mitglieder würden es wagen, seine Macht in Frage zu stellen. Solange er also in der Lage ist, seine Partei in Schach zu halten, kann er sich seiner Herrschaft sicher sein. Könnte eine Mobilisierung der öffentlichen Meinung daran noch etwas ändern? Das ist meiner Meinung nach kaum zu erwarten, denn das Amtsenthebungsverfahren steht kurz vor seinem Abschluss. Und es sieht nicht so aus, dass Trump sich auch nur um dieses Verfahren schert, vor allem nicht angesichts des mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Freispruchs durch den US-Senat. Trump wird also in Kürze zwei Geschenke mit in die Weihnachtsferien nehmen können. Den Antrag auf Amtsenthebung im US-Präsidentenhaus und, noch hübsch als sogenannte Überraschung verpackt, die Anfang des neuen Jahres zu erwartende Ablehnung des Impeachments durch den US-Senat. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original am 24. November 2019 unter dem Titel Step 1 Impeachment auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 16. Dezember 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. I don't wanna feel all cooped up. I feel like I'm on a chain. I got my rounds souped up. We're never coming back again. Diamonds don't mean nothing. Money means even less. Don't bring nothing, baby. Better than all the rest. I wanna go get lost. I wanna go get lost. I wanna go get. I wanna go get lost. Yeah. But when you wear a real tight sweater, you know I can't resist. It's been that way forever, baby. Ever since we kissed. Roll down all the windows. I turn up a Wolfman Jack. Please, please, love me tender. Ain't nothing wrong with that. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost. I wanna go get lost, yeah. Without me, baby, I'm never gonna be without you. Topping off and filling with hot tests. I think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss. Think about the what you gonna tell your boss and get lost. No, I just don't wanna get. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just wanna get, I just wanna get, I just wanna get, I wanna get, I just wanna get, I just wanna get lost, baby. All I know, all I know, all I know, all I know. She bought the album, listen to party, to the answer, for the it boy. No spare limos, go on my melo. I'm gonna get lost. I'm gonna get lost. I'm gonna get lost. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Ausgehtipps für diese Woche. Beginnen wir mit den Veranstaltungshinweisen bereits heute am Mittwoch um 19 Uhr, also bald nach dieser Sendung. Denn da gibt es ein Austauschtreffen in der Meuterei von dem No-War-Bündnis in Berlin, die dazu einladen. Aus dem Veranstaltungstext. Die Bundeswehr und ihre Verbündeten ölen ihre Kriegsmaschinen. Die Präsenz von Militär im öffentlichen Raum nimmt spürbar zu. Sei es durch öffentliche Gelöbnisse, sei es in dem EU-Kommissionspräsidenten von der Leyen mit dem französischen Präsidenten Macron den Aufbau einer EU-Armee propagiert. Oder sei es die NATO, die mit ihrem Dauermanöver im Baltikum mit tausenden Soldatinnen auf die Krim-Krise reagiert und nächstes Jahr zum gleichen Zweck das größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges unter dem Titel Defender 2020 durchführen will. Neben den vielen stattfindenden Manövern der Bundeswehr erhöht dies die Präsenz der Militärs auf öffentlichen Straßen und Schienenwegen ungemein. Militärtransporte finden zum Beispiel regelmäßig zum Gütz statt. Die BRD ist außerdem eine wichtige logistische Drehscheibe für die Verbündeten der Bundeswehr. Mit diesem abschließend offenen Treffen als Teil der gleichnamigen Veranstaltungsreihe wollen wir diskutieren, wie wir langfristig gegen Militärtransporte als Achillesferse der Kriegslogistik der Bundeswehr und ihrer Verbündeten aktiv werden können und Pläne schmieden, wie wir Sand ins Getriebe der Defender 2020 streuen können. Diese Veranstaltung, also dieser Austausch, dieses Gespräch heute Abend um 19 Uhr in der Meuterei, die findet ihr in der Reichenberger Straße 58 und ja, das ist in Berlin-Kreuzberg, nahe oder zwischen den U-Bahnhöfen auf der Linie U1, Cottbusser Tor, Görlitzer Bahnhof gelegen. Morgen am Donnerstag haben wir ein Konzert für euch rausgesucht, und zwar im Schokoladen aus der Reihe Thirsty and Miserable spielen Urge, das ist alternativer Hardcore aus Hannover und Hardcorehausen, und Snob Club, das ist Noise Rock aus Österreich und Deutschland kombinierte Band. Und die spielen morgen ab 19 Uhr im Schokoladen. Den findet ihr in der Ackerstraße 169 nahe der U-Bahn-Station Brunnenstraße auf der Linie U8. Freitagabend dann eine Rojava-Solidaritätsparty um 22 Uhr beim Urban Spray. Die Ankündigung ist in Englisch, ich lese das mal vor. We are hosting a benefit solidarity party in order to raise funds for Rojava. Technofloor, Punk, Postpunk, Garage, Wave, EBM, Floor, Karaoke, Tombola. Und ja, auf dem Techno-Floor spielen Thomas Schall, Lagmachina Corrupta und Operant DJs auf. Und den Rest werdet ihr wahrscheinlich dort vor Ort erfahren. Freitag also große Soli-Sause für Rojava ab 22 Uhr im Urban Spray. Das findet ihr in der Revaler Straße 99 in Berlin-Friedrichshain nahe dem S-Bahnhof Warschauer Straße. Ein letztes Solidaritätskonzert haben wir für Samstag herausgesucht. Ab 21.30 Uhr öffnet das Super Molly seine Pforten. Und dort wird ein Solidaritätskonzert für Antirepressionsarbeit und Solizimmer für Geflüchtete stattfinden. Aufspielen die Bands Werther-Effekt, das ist Weird Wave, Queer Synthpunk, und Vorsicht Kinder, die machen Alkopop, und Kiki Laser. Das Super Molly findet ihr in der Jessner Straße 41 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahn-Station und S-Bahn-Station Frankfurter Allee. Und ja, ab 21.30 Uhr geht's da am Samstag los. Soweit einige Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine zu Infoveranstaltungen, Partys, Konzerten, Demonstrationen, Protesten findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad. Net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Unsere Sendung neigt sich dem Ende. Bevor es hier um 17 Uhr gleich weitergeht mit der allerletzten Ausgabe von Subkult, leider machen die Kolleginnen und Kollegen diese Sendung zu und heute ist ihre letzte Ausgabe. Also bevor ihr das hören könnt, möchte ich noch was zu dieser Sendung sagen. Wir hatten ja auch einige Veränderungen hier und ich habe durch Rückmeldungen erfahren, dass unsere neue Internetpräsenz für Verwirrung sorgt. Ja, wir arbeiten daran. Wir verlassen ja den Hoster Blogsport, wo unser Radioaktiv Berlin Blog viele Jahre beheimatet war, weil Blogsport leider dicht macht im kommenden Jahr. Wir sind jetzt umgezogen auf nostate.net. Also wer zum Beispiel Podcasts dieser Sendung hören will oder auch von anderen Sendungen, die wir gemacht haben, sind ja hunderte inzwischen, die oder der kann uns im Internet finden in Zukunft unter radioaktivberlin.nostate.net. Und da funktioniert das gerade noch nicht so mit den Playern einbinden. Also ihr müsst immer auf diese Podcast-Links klicken, um dann auf den eigentlichen, auf die eigentliche Sendung zu kommen. Ich hoffe, dass wir die Ferientage jetzt nutzen können, um dieses Problem mal irgendwie in den Griff zu bekommen. Alles nicht so einfach, aber wird sich einspielen. Ich denke, in einigen Wochen wird das auch gut funktionieren. Auf jeden Fall gilt jetzt die nostate.net-Seite, radioaktivberlin.nostate.net. Da alles zu dieser Sendung, eben die Podcasts, aber auch weitere Informationen, Frequenzen, zum Beispiel auch unser Profil auf freieradios.net, denn dort machen wir ja auch Dinge, die wir veröffentlichen. Das alles und noch mehr findet ihr da. Wir haben auch ein bisschen Social Media ohne Konzerne, also kein Facebook, kein Twitter, kein Instagram, dafür aber Diaspora, falls Berliner Hörerinnen und Hörer mal ein alternatives Social Media suchen, das kann ich empfehlen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass das letzte Wort in dieser Sendung natürlich wie immer seit vielen Jahren schon der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal hat. Wir haben ihn ja heute hier in der Sendung gehört. Vor 2 Wochen habe ich auch berichtet, dass in seinem Verfahren sich Neuigkeiten ergeben. Jetzt kann ich berichten, dass im Februar und im März kommenden Jahres sehr viele Veranstaltungen in Berlin stattfinden werden, wo Mumia und die antirassistischen Kämpfe und vor allen Dingen auch die Gefangenenkämpfe in den USA Thema sein werden. Höhepunkt, zumindest aus meiner Sicht, für mich ist das so, dass jemand aus seinem Verteidigungsteam namens Johanna Fernandez nach Berlin kommen wird. Ich kann jetzt schon sagen, dass sie am 19. März in Berlin reden wird, und zwar in der Schule für Erwachsenenbildung der SFE im Mehringhof. Aber es gibt auch viele weitere Veranstaltungen, damit werden wir uns im Januar und wahrscheinlich auch im Februar beschäftigen. Da werde ich das dann alles nochmal wiederholen. Wen das genauer interessiert, der geht auf die Webseite mumia-hörbuch.de, das ist die Webseite des Berliner Free Mumia Bündnisses, www.mumia-hörbuch.de. Da es im Internet keine Umlaute gibt, wird Hörbuch natürlich mit OE geschrieben. So, jetzt kommt also Mumia. Ich verabschiede mich und bin raus. Macht's gut. Wir werden uns in diesem Jahr nicht mehr hören, aber gleich Anfang des nächsten Jahres. Also gut gerutscht. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Up to the sky and ask what do my favorite songs hiding like a thief. There comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mammal health. Never doubting my sanity, nothing to lose, so please let me be. My life is a song, a sharp melody. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all.